ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, Alhamdulillah, wir danken Allah tabaraka wa ta'ala, dass er uns ermöglicht hat, die Atikaf bis jetzt, Alhamdulillah, durchzuziehen, und möge Allah tabaraka wa ta'ala uns dabei unterstützen, dass wir bis der Nacht von Eid I'tikaf machen und Qiyam machen und die Tage mit der Ibadah zu verbringen. Möge Allah tabaraka wa ta'ala von uns allen auch annehmen. Und möge subhanahu wa ta'ala dadurch unsere Sünden vergeben und uns Yawm al-Qiyam mit Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam die Shuhada und Salihin vereinen. Wir machen weiter inshallah mit dem Buch von Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, die Masail al-Jahiliya. Kleiner Bruder der Arabi. Alhamdulillah. Nein, ich meine, alle verstehen in Deutsch. Alhamdulillah. Wir sind bei dem 18. Mas'ala stehen geblieben. Davor hatten wir eine Mas'ala erwähnt, eigentlich so ein bisschen ähnlich ist. 17. Mas'ala, dass sie ihre Batil dem Propheten zu schreiben. Dass sie ihre Batil dem Propheten zu schreiben. Und die 18. Mas'ala ist Tanaquduhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma idharihim tark ittiba'ih. Also das Widersprechen in der Folge sozusagen. Ja, weil sie behaupten, oder die Ahlul Jahiliyyah haben sie behauptet, Ibrahim a.s. zu folgen, doch haben sie das unterlassen, was dazugerufen hat, Ibrahim a.s. Das bedeutet, liebe Geschwister, wir haben gestern auch ein Beispiel gegeben in Bezug auf die Gelehrten zum Beispiel von Al-Salul. Sie behaupten, den Da'wah von Muhammad ibn Abdul Wahhab, oder sie beschreiben sich den Da'wah von Muhammad ibn Abdul Wahhab und sie machen keine Kufur auf dem Tagut. Obwohl der Da'wah von Muhammad ibn Abdul Wahhab ist ganz bekannt und ganz klar ist, dass er zu dem reinen Tawhid gerufen hat. Und sie, anstatt den Tagut zu verleugnen, wo sie eigentlich darüber Bücher geschrieben haben, selber, dass derjenige, der nicht mit Allahs Gesetze herrscht, Kafir ist, und sogar selber Erklärung von den Büchern von Muhammad ibn Abdul Wahhab geschrieben haben, Nawaqid al-Islam, und eine davon ist dieser Naqid zum Beispiel, dass man mit etwas anderes herrscht oder etwas anderes besser sieht als der Weg von dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Sie empfehlen sogar den Talib al-Ilm, diese Nawaqid zu verstehen und zu lernen, aber gleichzeitig sie widersprechen das, was sie selber behaupten. Ja, sie schleimen zum Beispiel bei dem, die heutigen Tyrannen zum Beispiel, und sie sehen sie alles Waliul Amr, und sie rufen auch dazu, dieser Wali Amr gegenüber gehorsam zu sein und so weiter und so fort. Das ist genau der Taten von der Jahiliyyah in der Zeit von Ibrahim a.s. oder Zeit von Musa a.s., Zeit von Isa a.s. und auch in anderer Zeit. Da gibt es auch welche, wie gesagt, sich einige Madhahab zuschreiben, aber sie widersprechen das, was der Madhab sagt. Zum Beispiel, es gibt einige Geschwister, die sagen, dass sie den Madhab von Abi Hanifa folgen. Und das ist einmal, subhanallah, mit mir diese Geschichte passiert. Ich war in einer Moschee, habe dort Wudu gemacht. Und danach kam ein älterer Mann und hat Wudu gemacht. Und er hat diese Leder angehabt, yani dieser Lederstrumpf angehabt. Und ist kalt gewesen auch. Und es war schwer, yani er hat ihm, yani war schwer für ihn, dass es ausziehen und Wudu machen. Aber trotzdem war er dabei, das auszuziehen. Dann habe ich ihm einen guten Ratschlag gegeben. Ich habe gesagt, Onkel, wenn du das mit dem Wudu angezogen hast, dann musst du es nicht ausziehen. Du kannst einfach drauf Masch machen. Der hat mich so angeschaut und hat gesagt, geh du deinen Weg und ich gehe meinen Weg. Ja, auf diese Art. Da habe ich gesagt, Subhanallah, ich habe doch nichts gesagt. Ich habe nur einen kleinen guten Dienst gegeben, einen Tipp gegeben, dass du darauf Masch machen kannst. Und als er mich gesehen hat, dass ich so darauf reagiert habe, auch auf schöne Art und Weise, dann sagte er, nein, mein Sohn, ich habe gesagt, du hast dein Madhab und ich habe mein Madhab. Dann habe ich gefragt, woher weißt du, dass, welche Madhab ich habe? Ja, woher weißt du, welche Madhab ich habe? Dann hat mich gefragt, welche Madhab ich habe. Ich habe gesagt, ich bin Hanafi. Ja, wo ist das Problem? Ich bin Hanafi. In dem Sinn, das, was Abu Hanifa von den richtigen Beweisen gefolgt hat. Und ich bin gleichzeitig zum Beispiel Hanbali in den Beweisen, den Imam Ahmad gefolgt hat. Und Shafi'i und Malik und so weiter und so fort. Also alle, die stärker beweisen, wo die Mehrheit der Rechtsschulen alles den Qawl Rajih gesehen haben, die Gelehrten. Folgen wir. Und in diesem Moment zum Beispiel bin ich der Meinung von Abu Hanifa. Dann hat sich gewundert. Ja, er wusste nicht, dass der in der Mitte von Abu Hanifa, dass man auf dem Lederhof Masch machen darf. Masch machen kann. Bei Abu Hanifa kann man auf Leder, nur auf Leder, Masch machen. Ja, aber bei anderen Madhab, sogar auf dem Strumpf, auch wenn es ein kleines Loch drin ist, auch wenn es dünn ist, kann man bin der Lage Ta'ala drauf Masch machen. Das ist das. Yani sie schreiben sich zum Beispiel einem Imam und sie sagen, wir sind yani Folge von einem Imam. Genau zum Beispiel Bad. Na? Sie sagen, wir sind yani Hanafi oder was auch immer und sie achten auf dem viel Sunna-Gebete. Ja? Aber sie achten nicht auf den Pflicht in das Sunna-Gebet, dass man in Ruhe und mit Khushu' beten soll. Was wichtig ist, sie achten viel, sagen zum Beispiel, wir sind Hanafi. Ja? Und sogar manchmal machen die auch Takfir auf dich. Weil die sehen, yani Shafi'i oder Ahmad, Hanbali und so weiter ist eine andere Religion. Ja? Manche von den Johal, sage ich nicht alles. Ja, es ist so leider. Und gleichzeitig, sie achten auf diese zum Beispiel und sie widersprechen den Madhhab von Abi Hanifa, indem sie keine Bart wachsen lassen. Und Abi Hanifa ist in der Meinung, Pflicht ist, den Bart wachsen zu lassen zum Beispiel. Und andere Madhhab auch, dass eine Sünde ist und eine Pflicht ist, sozusagen in dem Sinn Pflicht, nicht dass man mit einer anderen Pflicht yani verwechselt, weil es gibt bestimmte Begriffe in Fiqh, das ist jetzt nicht unser Thema. Aber er ist der Meinung, dass man Bart wachsen muss oder yani, wachsen lassen muss. Und sie widersprechen Abu Hanifa. Aber wenn es um eine andere Sache geht, dann sagt, ja, wir haben andere Madhab, du hast eine andere Madhab. So, liebe Geschwister, genau wie die Schiiten, sie beschreiben sich, wir hatten das schon eigentlich gestern erwähnt, aber wir wiederholen kurz, sie beschreiben sich, den Ahlul Bayt in Wirklichkeit, wir sind diejenigen, die Ahlul Bayt folgen. Derjenige, der dem Koran und Sunna folgt, ist derjenige, der dem Ahlul Bayt folgt. Weil die Ahlul Bayt haben nicht Koran und Sunna widerspricht. Wir haben das gemacht, sie sind bei dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgewachsen. Ali radiallahu anhu wa arda, Hassan, Hussein und Fatima und so weiter und so fort. Die sind bei den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam aufgewachsen und na, الله أكبر فين هي في الخارج وي هذا اليمني وي هذا الأخ اليمني اللي طول شعره واسمه وين موجودين هسه كل حاجة اللي في طيب الحمد لله الحمد لله Also es gibt eine Mädchen, die möchte den Islam annehmen, inshallah. Die geht inshallah bei den Schwestern jetzt rein. Sollen inshallah Schwestern sie auch gut empfangen. Und wenn sie dann bereit ist, wird Allah Ta'ala dann erklären, wer den Glaubensbekenntnis kurz, was sie dann ausspricht. Und wenn sie dann halt überzeugt ist, dann spricht sie das aus. Dann wird sie inshallah unsere Schwester im Islam. Ja. Diese Löwen. Auf jeden Fall, wir kommen zu dem Thema nochmal. Die Schiiten sagen das Gleiche. Sie sagen, sie lieben Ahlul Bayt und sie weinen Tag und Nacht und sie machen so viele Khurafat und so weiter und so fort. Und sie sagen, das ist der Madhab Ahlul Bayt. Ja, die rufen, subhanallah, der Madhab von Ahlul Bayt war der Tawhid. Wir haben den Tawhid von den Gesandten Allah s.a.w. gelernt. Und die heutigen Leute, wenn du siehst, subhanallah, die haben nichts mit La ilallah zu tun. Alles, was La ilallah sagt, sie widersprechen sie. Sogar wenn sie aufstehen, schreien Ya Ali. Wenn sie sitzen, schreien Ya Ali. Im Kampf sagen Ya Ali. Ja, und sagt, schieß Ali ist mit dir. Schieß Ali ist mit dir. Subhanallah, in einer Stelle habe ich gesehen, der sagt, schieß Ali mit dir und dann kam die Antwort. Allah musta'an. Auf jeden Fall, in jeder Angelegenheit machen Schirk. In jeder Angelegenheit machen Bid'ah zum Beispiel. Und sie sagen, dass sie Madhab Ahlul Bayt folgen und Ahlul Bayt sind frei von das, was sie natürlich dazu rufen. Und genauso ist das die heutigen Palastgelehrten, die von Ahlul Salul besonderes. Weil die behaupten meistens, Madhab von oder den Weg von Muhammad bin Abdul Wahhab zu folgen. Alhamdulillah. Aber die, Muhammad bin Abdul Wahhab ist frei von dieser Irja, die sie haben. Mohammed bin Abdul Wahhab, frei von dieser Schleimen bei den Tyrannen, die sie heutzutage machen. Na. Das war die 18. Mas'ala. Die 19. Mas'ala. قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. So, das bedeutet, die 19. Angelegenheit von der Jahiliya, dass sie einige rechtschaffene Menschen kritisiert haben. Warum? Mit der Taten von einiger Folge. Genau wie die Juden Jesus, Moses kritisiert haben. Genau wie die Juden Isa a.s. Jesus kritisiert haben. Warum? Weil sie gesagt haben, weil Jesus ist nach Musa a.s. gekommen. Und er hat zu dem Tawhid gerufen. Er hat zum einen Gott Glaube gerufen. Er hat niemals dazu gerufen, dass man ihm anbetet oder als eine Götze nimmt. Er hat zu dem reinen Tawhid gerufen. Aber nachdem Allah tabaraka wa ta'ala ihn zu sich aufgehoben hat, haben diejenigen, die ihm gefolgt haben und ihm geliebt haben, Fehler in der Religion gemacht. Sie haben aus der übertriebenen Liebe ihm als Sohn der Gott beschrieben. Oder ihm, manche von denen haben gesagt, sogar er ist selber der Gott. Und als Juden das gesehen haben, haben die abgelehnt, Christ zu sein. Dem Christentum zu folgen, damals. Ja, weil jeder Volk und jede Religion oder jeder Volk oder jede Gemeinschaft, wenn ein Prophet zu denen kam, mussten die dem Prophet folgen. Aber wenn nach diesem Prophet ein anderer Prophet kommt, und dann muss natürlich den den anderen Propheten folgen. Warum? Weil die kommen alle von Allah tabaraka wa ta'ala. Yani stellt euch vor, wir sind alhamdulillah jetzt Muslime und wir akzeptieren den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam als letzter Prophet. Stellen wir uns vor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat oder gesagt hat, dass ein anderer Prophet nach ihm kommen würde. Dann müssen wir den anderen Prophet folgen. Sonst haben wir den Prophet, die wir jetzt wir folgen, auch verleugnet. Denn er hat yani, uns dazu gerufen, einen anderen Prophet zu folgen. Und deswegen die Juden, damals haben sie die Taten von einigen Christen kritisiert oder den Jesus kritisiert. Warum? Und haben gesagt, nein, der war nicht auf dem wahren Weg, weil seine Anhänger oder einige von seinen Anhängern, die ihm gefolgt haben, haben ihm yani Eigenschaften von Gott gegeben, deswegen sein Weg ist falsch. Genau wie die heutzutage, die Juden und Christen, alle anderen yani, von Gemeinschaften, Religionen und so weiter und so fort, die kritisieren den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und den Islam. Die sagen, das kann nicht sein, dass der Islam wahre Weg ist. Warum? Weil einige Unwissende machen Taten und deswegen die Menschen halten sich fern halt von der Religion. Zum Beispiel, sie sehen manche Derwisch, wie sie Messer auf dem Kopf machen und schlagen mit Hammer und so weiter. Und manche zum Beispiel essen, schlucken, yani so scheint es aus, dass sie manche Licht und so weiter und Glas und so weiter schlucken, manche mit Messer zum Beispiel auf sich schlagen und die Schiiten zum Beispiel rücken, subhanallah, ich habe eine Video, vielleicht habt ihr auch gesehen, eine Schiite, aber aus, glaube ich, Pakistan oder India und so weiter, nimmt ein sehr starkes Schwert, habt ihr das gesehen? Und der schlägt auf seinen Rücken, subhanallah, und geht auseinander, so ein großes, yani. Dann halten sie seinen Rücken und nehmen sie ihn zum Krankenhaus. Dann soll dir denn jetzt yani Hussein helfen oder Ali helfen? Auf jeden Fall, wenn sie das sehen, dann haben sie Angst. Sagen, was ist das von einer Religion, dass man mit Schwert auf sich schlagen muss? Ja, was ist das von einer Schwachsinn, dass man mit Ketten auf seine Rücken schlagen muss, ja, und weinen muss und Glas schlucken muss und so weiter und so fort. Deswegen, sie sagen, deswegen ist dieser Weg falsch. Oder wenn sie sehen, manche sozusagen die ursprünglichen Muslime, die aber nicht mit dem Islam viel zu tun haben, sie sehen das, sogar manchmal habe ich manche Geschichten von den Brüdern und Schwestern zum Beispiel, die geschrieben haben, gehört, dass manche Beamte alles zum Beispiel eine Bruder gesagt hat, wir wohnen zusammen, aber wir sind nicht verheiratet. Die Beamte gesagt, das geht doch gar nicht bei den Muslimen, dass man mit einer fremden Frau wohnt, ja, dass sie nicht verheiratet sind und so weiter. Oder manchmal selber sagen, wie geht das denn? Du bist doch Muslim zum Beispiel. Wie trinkst du Alkohol? Oder wie trinkst du das? Oder wie machst du das und jenes und so weiter? Oder wenn die dir zum Beispiel etwas geben und du lehnst das ab, ja? Du lehnst das ab, zum Beispiel eine wollte Hand geben, dann der Bruder hat ihm gesagt, yani, ich gebe dir keine Hand, es ist nicht erlaubt in so einer Religion, den Frauen Hand zu geben, da die Frauen eine sehr höhere Stelle haben, im Islam zum Beispiel, und dass sie nicht wie zum Beispiel eine Zeitung sind, Zeitung, die jeder kommt und fasst die Zeitung an und liest und schmeißt auf der Seite, sondern sie ist ein besonderer Brief und ein Brief, die zu einem Mann geschickt wurde, mit Beeinschreibung. Nur derjenige, der unterschreibt, kann diesen Brief aufmachen und lesen und so weiter. So ein bisschen beschrieben. Dann hat sie gesagt zu dem Bruder, aber es gibt doch andere, die sind doch auch Muslime, die geben uns Hand und die reden mit uns und so weiter. Deswegen, es gibt manche Juhal von den Muslimen oder die sich Islam zuschreiben, manche Unwissende, die machen manchmal manche Taten und dadurch die anderen Leute, die anderen Religionen folgen, die Ungläubigen zum Beispiel, sie kritisieren den Islam oder sie sagen, wir nehmen den Islam nicht an und wir akzeptieren den Islam nicht, weil schaut, was die Muslime machen. Und deswegen sagte eine Bekannte, wie nennt man diejenigen, die Dauer machen von den Christen? Priester? Missionare sagte, Alhamdulillah, dass ich Islam kennengelernt habe, bevor ich manche Muslime kennenlerne. Sonst hätte ich nicht den Islam angenommen. Das heißt, der Islam ist eine Religion und die Muslime sind Menschen, können Fehler machen. Ja? Islam ist die Religion aller Propheten. Und Islam ist der Religion, die alle sozusagen natürliche Veranlagung zustimmt, übereinstimmt. Ja, die natürliche Veranlagung von den Menschen übereinstimmt. Nämlich zu einem einzigen Gott, an einem einzigen Gott zu glauben und der einzige Schöpfer, der alle Dinge erschaffen hat, der alles, yani, über alles Kontrolle hat, subhanahu wa ta'ala, und der uns versorgt und der Einzige, der es verdient hat, angebetet zu werden. Und der ist derjenige, der alle Propheten gesandt hat. Und alle Propheten haben die gleiche Botschaft gehabt und ruft zum Guten, warnt von dem Schlechten. Zum Beispiel, yani, ruft zum Gütig zu den Eltern zu sein, den Menschen gut zu behandeln, barmherzig zu den einander zu sein und ruft zum Ehrlichkeit, dass man ehrlich ist und nicht lügt. Und alles, was gut ist, was jeder Mensch akzeptieren würde, wenn man es hört. Es gibt keinen Mensch, der den Islam verstanden hat und akzeptiert hat, danach es ablehnt. Ja, oder nicht akzeptiert oder nicht folgt. Außer wenn er hochmütig ist, stur ist auf das, was er daran glaubt, oder wegen irgendeinem anderen Grund. Aber dass der Islam seine natürliche Veranlagung widerspricht, er nicht. Islam, und das subhanallah, wenn wir in der Geschichte von Dings schauen würden, wie heißt denn Dings, Imam al-Habasha? Najashi, als die manche Muslime dort yani, ausgewandert haben und als der Najashi Abu Sufyan gefragt hat, ja, er hat manche Fragen gestellt, eigentlich das ist die Botschaft von allen Propheten. Und durch diese Frage hat er es erkannt und hat er an Muhammad sallallahu alaihi wasallam geglaubt, weil er hat gesagt, das ist die Eigenschaften von den Propheten. Und das, was er dazu ruft, das ist das, was die Propheten dazu gerufen haben. Deswegen, ohne den Gesandten Allah zu sehen, ohne ihn zu sehen, hat er den Islam angenommen und als Muslim gestorben. Ja, Najashi. So. Und die Ahlul Jahiliyyah, die heutzutage auch gibt, sie akzeptieren den Islam nicht zum Beispiel, wegen einiger Verhalten von unwissenden Muslimen. Ja? Und der Islam, wie gesagt, hat nicht mit, yani Islam ist eine Religion und die Muslimen sind diejenigen, die sich den Islam zuschreiben. Und je mehr den Islam näher kommt und Islam praktiziert, desto wird er ein guter Mensch. Und je mehr einen Mensch sieht, der nicht gute Verhalten hat, desto ist er entfernt von dem Islam. Subhanallah, wenn die sehen zum Beispiel manche, yani, weil die machen auch Berichte über Sufi zum Beispiel, wie sie in Moschee tanzen. Denn wenn jemand sieht, sagt Subhanallah, wie soll ich Muslim werden? Schau mal, wie die Leute in der Moschee, die tanzen einfach. Ja, und die, das ist doch keine Religion. Es kann doch nicht sein, dass sie eine richtige Religion ist. Ja? Oder sie sehen manche zum Beispiel singen und so weiter und so fort. Deswegen sie akzeptieren den Islam nicht und sie entfernen sich von dem Islam. Aber das ist falsch, weil wenn jemand eine Religion annehmen möchte oder eine Religion akzeptieren möchte, dann muss man den Religion lesen, was über den Religion gesagt wird, nicht über den Verhalten von einigen Juhal. Genauso ist das wie in unserer Stadt, hier in Hilsheim. Es gibt manche Leute, die haben Angst, in die Moschee reinkommen bei uns. Wir haben Angst und das haben wir, subhanallah, sehr oft erlebt. Und alhamdulillah, manche, die gewarnt wurden, in den Moschee reinzukommen, haben sich gewundert, sagt, subhanallah, wir sehen nichts hier, der gefährlich ist oder falsch ist und so weiter. Aber warum die Menschen erzählen, zum Beispiel in Heim sogar, bei den Flüchtlingen, ja, und das hat mir ein Bruder, einer Flüchtlinge gesagt, sagt er, subhanallah, im Heim, bei uns warnen von der Moschee, sagen, das ist gefährlich. Ich habe gesagt, okay, hast du etwas Gefährliches hier gesehen? Sagt er, nein, ist alles normal, alhamdulillah, alles schön. Und die haben mich sehr gut empfangen und so weiter. Und die reden sehr gut, alhamdulillah, und die haben gute Benehmen und erzählen so Schönes über den Islam. Ich sehe nichts Falsches, aber wie soll ich den Menschen überzeugen? Ja, ich habe gesagt, berichte das, was du hier gesehen hast, was wir hier machen. Wir dienen Allah, tabaraka wa ta'ala, sitzen miteinander, kennen einander, lernen, essen miteinander, helfen einander, stehen wir einander bei und so weiter. Genau so das ist, liebe Geschwister, genau bei den Ungläubigen auch. Ja? Die werden über den Moschee berichten, immer Lüge und so weiter, erzählen Lüge und so weiter über den Moschee. Aber wenn die Leute selber in der Moschee reinkommen, sehen das Gegenteil. Ja? Sehen das Gegenteil. Also, diese Jahiliyyah-Angelegenheit müssen wir unterlassen. Ja, wenn wir über eine Gruppe hören oder über einen Mensch hören, sollten wir schauen, was der Mensch tut, was diese Gruppe zum Beispiel oder diese Leute von Manhaj vertreten und nicht an einem Jahil schauen. Kann jemand Fehler machen? Außer unserer Moschee sind keine Fehler frei. Ja, also jeder kann Fehler begehen, jeder kann Fehler machen. Also das heißt, wenn jemanden draußen sieht, einer Mitglieder von unserer Moschee, der irgendeinen Fehler, ein falsches Verhalten draußen hat, heißt nicht, dass er den ganzen Moschee den gleichen Urteil gibt. Das ist falsch. Und das, was der Prophet ﷺ davon gewarnt hat und Islam das Gegenteil bewiesen hat und widerlegt hat, dass man nicht ein Urteil auf eine Gruppe oder eine Moschee gibt, weil man ein falsches Verhalten bei einem Mensch gesehen hat. Denn wenn das so wäre, dann sollte den Menschen auch nicht dem Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgen. Warum? Weil die Sahabe Fehler gemacht haben. Das ist eine falsche Logik. Ja, also das heißt nicht, wenn einer von diesen Mitgliedern oder einer von den Folgen einen Fehler macht, dass man sagt, derjenige, der gefolgt wird, ist falsch. Er liegt falsch. Ja, nicht zum Beispiel, um einfach ein bisschen deutlicher zu sagen, wenn wir einige Verhalten von den Christen hier sehen, wenn wir einige Verhalten von denen sehen, wie sie zum Beispiel Jesus als Gott genommen haben oder als Sohn von Gott oder sie sagen, der ist gestorben wegen unserer Sünde, der hat sich geopfert und so weiter. Wenn wir das sehen, heißt nicht, dass Jesus falsch war. Nein, A'udhu Billah. Derjenige, der nicht an Jesus glaubt, von den Muslimen, dass er ein Prophet war und Allah ergebener war und Allah alleine angebetet hat, dann ist er nicht mehr Muslim. Dann ist er ungläubig. Deswegen, und genau gilt das für alle Propheten. Für Moses gilt das auch. Derjenige, der nicht glaubt, dass er Moses Prophet war und dass er Allah ergebener war und Allah alleine angebetet hat und ein Prophet von Allah tabaraka wa ta'ala war, dann ist er ungläubig. Auch wenn ihr sagt, behauptet oder bestätigt, dass Mohammed der letzte Prophet ist. Er muss an alle Propheten glauben, damit er Muslim bleibt. Weil sonst widerspricht er dem Koran. Und Allah tabaraka wa ta'ala hat uns berichtet über Propheten. Subhanahu wa ta'ala. So, das heißt, wir müssen diese Eigenschaft unterlassen. Ja, manche zum Beispiel sagen, erzählen Lüge über mich und warnen Leute von mir. Aber alhamdulillah, dadurch manchmal kommen Leute und sehen das Gegenteil und sind überzeugt, alhamdulillah, manche bleiben mit uns, manche halt wollen halt hier umziehen. Ja? Die warnen einfach. Wie viele Prediger haben gewarnt und wie viele immer noch warnen und schreiben und schicken rund SMS. Und das soll zum Beispiel, das ist die Taten von der Jahiliyyah. Ja, wenn jemand von einem Gruppe warnt oder von einem Führer warnt oder von einem Prediger warnt, dann vergewissert euch. Schaut nicht in die Taten von den Leuten, die ihm folgen oder mit ihm sind, sondern schaut, was er sagt, was von seinem Mund rauskommt, was er vertretet von einem Glaube. Ja, und das ist der richtige Verhalten. Wenn Leute über die Moschee Falsches hören, dann sollen sie einfach in eine Moschee reinkommen, schauen, was gibt es in dieser Moschee, die den Menschen Angst gemacht hat. Wenn sie etwas gesehen haben, dann sind sie überzeugt, dann können sie rausgehen und die Meinung vertreten, was sie gesehen haben. Aber wenn sie den Moschee nicht gesehen haben, den Leute nicht getroffen haben, den Menschen nicht getroffen haben, wie könnte man überhaupt urteilen? Und genau das Gleiche sagen wir auch zu den Leuten, die hier zum Beispiel in Deutschland wohnen und leben, in Europa leben. Wenn ihr Wissen nicht über einen Gruppe habt zum Beispiel oder über eine Angelegenheit habt, was in anderen Ländern, zum Beispiel Kriege und so weiter, dann schweigt, redet nicht, ja, halt euch zurück, ja, zumindest, und das ist das Beste für euch, für eure Dunya und eure Akhira auch, dass ihr nicht in Gefahr werdet. Denn wenn du etwas Falsches berichtest und sagst du, diese Leute sind so und so, oder diese Leute sind gut und so weiter und so fort, es werdest du ja am Qiyamah zum Rechtschaffen gezogen. Deswegen halte dich fern zum Beispiel und rede nicht über den Thema. Ja, rede nicht über den Thema und halte dich fern, dann bist du immer meistens in der Sicherheit. Das ist eine Tat von der Jahiliyyah, sollte den Menschen unterlassen und nicht urteilen über jemanden, weil einige von seinen Anhängern und einige diejenigen, die ihm folgen, oder einige, die diese Meinung sind, manche Verhalten haben. Das ist kein Maßstab. Okay. Was aber Wunder angeht, es gibt zum Beispiel Propheten, die Mu'jiza bekommen haben. Ja, die Propheten glaubt man sowieso. Aber wenn jemand etwas tut, was die natürliche Veranlagung widerspricht. Was heißt widerspricht? In normaler Weise sieht man sowas nichts. Yani sieht man sowas nicht. In normalem Fall. Zum Beispiel, wenn eine Person krank ist, Allah ist der, subhanahu wa ta'ala, derjenige, der uns heilt. Aber es kann sein, dass manche nahegestellte Leute, wenn die zum Ruqya gehen, dass er einfach seine Hand auf seinen Kopf tut und einen Dua macht oder einige Verse liest. Das ist, ma ma'ana, yani, mukhalif, nicht. Ja? Nicht in dem Sinn widerspricht. Ich weiß nicht, wie man das gegen so. Yani al-ada, zum Beispiel mukhalif lil-ada, ist nicht machbar normalerweise. Und du kannst deine Hand auf seinen Kopf tun und er bleibt immer noch krank. Außergewöhnlicher. Also wenn jemand mit etwas kommt, der außergewöhnlicher ist, dann schauen wir in seinen Zustand. Wenn er eine rechenschaffene Person ist, und eine nahegestellte Person zu Allah tabaraka wa ta'ala ist, bekannt ist für seine Ibadah, für seinen Gottesdienst, dann ist es eine Gabe, die Allah ihm gegeben hat. Ja? Aber wenn diese Person sich mit dem Sihr, mit dem Lügner ist oder Fasir ist und Lügner ist oder Sündiger ist, dann ist es Tat von den Jinn und Shayatin. Ja? Zum Beispiel, es gibt eine Person, bei uns im Irak, der, subhanallah, yani mit kleinen Verhalten, mit kleiner Bewegung, hat mehreren Leuten sozusagen geheilt. Was heißt in dem Sinn geheilt? Yani in dem Sinn, dass yani haben jemanden zu ihm gebracht, der seit einem Monat nicht sprechen kann. Ja, seit zwei Monaten, drei Monaten, kann nicht mehr sprechen, ja, besessen wurde von Jinn oder was auch immer. Und der kommt der tut seine Hand, es gibt viele Videos von ihm, das ist bekannt, der tut seine Hand auf ihren Kopf und so weiter und liest einen Vers und dann kann sofort sprechen. Ja, macht eine Dua, macht eine Aussage und dann spricht er, subhanallah, fängt an zu sprechen. Und sogar haben einige Leute behauptet, dass er, was heißt diese Aids, Mamani Ibn Amani? Aids ist Aids, ne? Geheilt hat sozusagen. Ja, und dafür hat er Beweise, wie viele Leute waren bei ihm und sind ja nie wieder gesund geworden. Aber Allah tabaraka wa ta'ala hat diesen Mensch bloßgestellt, indem er in einen Sender gekommen ist und er hat seine eigene Urinen gebracht. Ja, Al-Bau, eigene. Und er hat gesagt, ich habe eine neue Methode. Ali Kalak, ein Asia. Ah, der kennt ihn sofort. Ja, genau, diese Lügner und diese Zauberer leider. Ja, der hat seine eigene Urinen gebracht und sagt, ein bisschen Milch hat er reingetan in ein Glas und sagt, das ist, liest du eine Stunde Koran und trinkst du das. Und während er das getrunken hat, hat Bismillah gesagt. Yani, da hat man sofort erkannt, dass eine Mushawid ist, eine Lügner ist. Denn etwas, was unrein ist, mit Bismillah noch zu trinken und dazu Koran zu lesen und sagt, dass das ist gut für Magenschmerzen, für das und jenes und hat viel anderen Dingen behauptet. Auf jeden Fall, Allah tabaraka wa ta'ala hat ihm bloßgestellt, dass er eine Lügner ist und das nicht eine Sache ist, was Allah ihm gegeben hat oder Gabe ist, denn es ist Beweis, dass er mit Djinn und so weiter arbeitet und es kann sein, dass er einen Djinn zu jemandem schickt und ihr sagt, bleib so und hinter ihm zu sprechen, bis ich das und jenes mache. Also es ist eine Vereinbarung. Es kann das auch natürlich sein. Okay. Die nächste Subhanallah, das war eigentlich zu dem nächsten Punkt, den ich erwähnt habe, bezüglich der Wunder. Dann erkläre ich inshallah erstmal den Anfang, damit ich das auch damit verbinde, weil das hat eigentlich mit dem vorigen Thema nicht so zu tun gehabt. Weil der nächste ist die Angelegenheit von Jahiliyyah, indem sie sagen, die Taten, jetzt verbinde ich gut inshallah, damit das Bidnai Ta'ala versteht, sie glauben, dass die Taten von einigen Zauber und einige Leute, die über Vergangenen berichten können, als ob das eine Wunder ist, die Allah denen gegeben hat und deswegen sie sind auf dem geraden Weg und auf dem richtigen Weg. Okay? Das haben sie die Ahlul Jahiliyyah daran geglaubt. Na. Und das ist kein Maßstab, dass man sagt, dass diese Person auf dem geraden Weg ist, bis man seinen Zustand schaut, wie wir gerade erwähnt haben. Ja, dass man seinen Zustand schaut. Ob das diese Person eine rechtschaffene Person ist, ob diese Person, ja, weil einige Propheten haben Karamat bekommen, yani außergewöhnliche Taten gemacht, ja, und die Allah tabaraka wa ta'ala denen gegeben hat, damit sie den Menschen überzeugen. Heutzutage gibt es einige Zauber, Leute, die zaubern oder außergewöhnliche Taten machen. Wir haben davon einiges erwähnt, brauchen wir nicht zu wiederholen. Wie gesagt, wir schauen in seinen Zustand, wenn das eine Tat ist, wenn eine Tat ist, nicht Koran und Sunna widerspricht und wenn diese Person eine nahegestellte Person zu Allah tabaraka wa ta'ala ist, dann glaubt man daran, aber ansonsten, dann weiß man, dass es eine Betrüger ist und eine Lügner ist. Tayyip. Inshallah, wenn die Dame yani bereit ist, den Islam anzunehmen, dann machen wir inshallah die Glaubensbekenntnis. Wenn ein Bruder seiner Familie hier ist, persönlich, ja, ob die inshallah bereit ist, den Islam anzunehmen. Na? Kommentierte, dritte oder vierte? Wo? Heute? In hier? Ja, Wallah, ich weiß nicht. Ja, subhanallah. Tabarakallah. Also, mehrere Seminaren, alhamdulillah, Leute konvertiert worden, den Islam angenommen haben. Möge Allah die Damen auch dabei unterstützen, diesen gewaltigen Schritt zu machen und den Islam anzunehmen. Ist sie bereit? يا جاءت معك تبارك الله هل علمتها عن الإسلام أخبرتها عن الإسلام الحمد لله طيب حفظك الله صلى الله تبارك وتعالى أن يهديها ويانا anrufen nur damit wir wissen ob sie hören und bleib mal im links dran ich nicht also der erreicht dass der Bruder das hört sie den Glaubensbekenntnis ausspricht und reicht das inshallah. Ich höre jetzt mit an die Geschichte. Sag was jetzt. Oder? Ja, doch, André, gib ihm besser. Gib die Schwester der Scheich so. Ja. Ja. Na? Sie hört doch sowieso, oder? Ja, ob sie dann wiederholt das, was ich sage. Und ob sie das richtig ausspricht. Und richtig ausspricht und ob sie damit ja nicht überzeugt ist, diese zu nehmen. Können Sie mich hören? Okay. Also ich will kurz inshallah über den Islam yani, erzählen, also was das überhaupt Islam bedeutet. Islam bedeutet die Ergebenheit an der einzige Schöpfer, die uns allen erschaffen hat. Dass wir ihm alleine und einzig anbeten und alles, was neben ihm, außer ihm ist, zu verleugnen, ja, zu vermeiden, zu hassen. Islam basiert, oder dieser Glaubensbekenntnis, also La ilaha illallah, basiert auf zwei Säulen. La ilaha heißt, es gibt niemand, der mit der Wahrheit angebetet werden darf oder anbetungswürdig ist. Also erstmal verneint alles und dann bestätigt man diese Anbetungs, alle Arten von der Anbetung oder der Einzige, der, weil ich höre meine Stimme doppelt, deswegen komme ich ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall, danach bestätigt man, dass Allah, der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, der Einzige, der ist, das Recht hat, angebetet zu werden. Also mit der Wahrheit das Recht hat, angebetet zu werden. Der Islam ist der Religion von allen Propheten. Die kamen alle mit der gleichen Botschaft, nämlich Allah alleine anzubeten, und alles, was neben Allah und außer Allah ist, zu vermeiden. Ja, zu vermeiden und zu verleugnen. Islam, also die Glaubensbekenntnis, die Sie gleich aussprechen würden, hat Säulen und hat Voraussetzungen, die man auf jeden Fall erfüllen muss. Ja, und dafür, also unter den Voraussetzungen, dass man Wissen über den La ilaha illallah hat. Was bedeutet niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Was bedeutet La ilaha illallah? Und wie diene ich Allah tabaraka wa ta'ala alleine? Und dass man mit der Gewissheit diese Glaubensbekenntnis ausspricht, ohne jeglichen Zweifel daran zu haben. Und dass man dieses Tat nur um Allahs Wohlgefallen zu erlangen ausspricht. Und dass man dieses Satz liebt, Allah liebt, seine Gesandte liebt und die Gläubigen liebt. Und alles, was dieser Satz an sich yani, zieht, dass man alles liebt und so weiter und so fort. Und dass man ehrlich ist, wenn man diese Glaubensbekenntnis ausspricht. Ja, mit der Ehrlichkeit und dabei nicht lügt. Nicht um irgendetwas zu erreichen, sondern nur für Allah tabaraka wa ta'ala auszusprechen. Und was habe ich noch vergessen? Alle sieben. Ja, einige. Ja, Wahrhaftigkeit haben wir erwähnt, dass man mit der Wahrhaftigkeit, dass man natürlich akzeptiert. Also das heißt nicht, dass man gesagt hat, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und danach macht man das Gegenteil. Nein, man akzeptiert diese Tat, also dieser Satz, und akzeptiert, was danach auch kommt, dass es von Allah tabaraka wa ta'ala kommt, den Koran akzeptiert, die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, was authentisch ist, zu akzeptieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber ich muss leider sagen, dass die Glaubensbekenntnis dieser La ilaha illallah Voraussetzungen hat, die man auf jeden Fall erfüllen muss, damit man im Islam bleibt. Also wenn sie jetzt nur aussprechen würden, dann treten sie in Islam ein. Aber sie mussten natürlich später die Voraussetzungen erfüllen und nichts machen, die diesem Glaubensbekenntnis zerstört. Dann bleiben sie im Islam und möge Allah tabaraka wa ta'ala sie recht leiten. Und wenn er subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat und die ermöglicht hat, den Glaubensbekenntnis auszusprechen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie und uns auf diesem Weg festigen und nicht von dem geraden Weg abschweifen lassen, bis wir ihm subhanahu wa ta'ala treffen. Sind Sie damit einverstanden? Sind Sie überzeugt, diese Glaubensbekenntnis auszusprechen? Dass Sie alles verleugnen, was neben Allah und außer Allah angebetet wird? Okay, dann wiederholen Sie inshallah, was ich sage. Ashhadu an la ilaha la ilaha illa Allah wa أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. الحمد لله. Sie sind jetzt unsere Schwester im Islam. Inshallah, wir sagen das auf Deutsch auch. Ich bezeuge. Wiederholen Sie das bitte, Barakallahu fiik. Dass niemand das Recht hat, mit der Wahrheit angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Okay, möge Allah tabaraka wa ta'ala dich festigen. Inshallah sollen die Schwester sie gratulieren. Und wir werden inshallah ein paar Geschenke von uns bekommen. Barakallahu fiik. Assalamu alaikum. Inshallah, wir verbreiten einige Geschenke für die Schwester. Die ist jetzt unsere Schwester im Islam. Sie gehört dieser großen Familie, inshallah. Und sie hat uns gegenüber Rechte. Wir sollten mit Allah Ta'ala, yani Schwestern sollen inshallah die Nummer tauschen, sie nicht alleine lassen, versuchen mit Allah Ta'ala ihr zu helfen, wenn sie Hilfe braucht, und auch zeigen inshallah, wie sie dann halt in den Unterrichten teilnimmt oder wie sie dann Religion lernt. Sie bekommt inshallah einige Bücher von uns. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala sie und uns festigen. Inshallah, wir beenden, damit sie jetzt unter sich feiern können, oder was heißt feiern, also sie gratulieren und mit ihr reden und so weiter. Sonst werden sie nicht den Unterricht verpassen, weil das auch wichtige ist, bin Allah Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Na. Die fragen auch nicht, weil die müssen sich jetzt inshallah um die